Vieles Dank. Soldaten, ihr habt euch geschlagen wie die Helden. Mancher Tapfere hat auf dem Felde der Ehre sein Leben lassen müssen. Aber jede feindliche Kugel haben wir 10-mal heimgezahlt. Deutschland in der Welt voran. Ihr habt es groß und herrlich gezeigt. Euer Waldbruch sei. Jeder Schuss ein Russ. Jeder Stoß ein Franzos. Take that. Für den Endsieg. Es war ein Held, der schräg am Kopf. Als die Granate explodiert. Und ich rolle zu dem dritten schwarzen Baum sein Gesicht. Da auf dem Vater kommt ein Militär. Er schreit so laut, ich kann ihn hören, aber ich seh. Mach doch dein Maul, Tonan, halt doch dein Maul. Bevor sie's hören und uns noch sehen. Halt doch dein Maul, Tonan. Doch der Wasser schreit und schreit. Und aus dem Blut ist überall. Der Stock des Beines zockt in mein Gesicht. Und die Splitter dachten aus dem Fleisch. Halt doch dein Maul, Verrat, halt doch dein Maul. Halt doch dein Maul, Verrat, halt doch dein Maul. Halt doch dein Maul, ja. Oh,